Hallo und herzlich willkommen bei Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Ja, und ich habe mal wieder ein paar Neuigkeiten zu berichten. Ist ja doch schon eine ganze Weile her oder eigentlich nicht so lange her, gell? Seit meinem letzten Podcast. Ich versuche jetzt auch immer wieder regelmäßiger zu podcasten, nicht immer bloß, wenn ich mal Lust und Laune habe. Eigentlich hatte ich jetzt vor, schon gestern einen Podcast aufzunehmen, aber irgendwie hat es gestern nicht so funktioniert. Also ich versuche tatsächlich jetzt, wenn es geht, wöchentlich aufzunehmen. Das hatte ich zwar schon mal so eine Zeit angepeilt, früher schon mal. Ich habe es auch eine Zeit lang ganz gut durchgehalten, aber ihr wisst ja, wie das Leben so spielt. Dann kommt auch immer was dazwischen. Ich denke dann nicht dran und so weiter und so fort. Und ja, dann, wenn man mal aus dem Takt rausgekommen ist, dann ist es immer wieder schwierig, da wieder ein bisschen sozusagen Gewohnheit wieder festzufahren. Genau, darum geht es um Gewohnheiten. Denn mit Gewohnheiten ist dann einfach besser, wenn ich weiß, dass ich jeden Montag irgendwie so einen Podcast aufnehmen möchte, dann ist es doch irgendwie anders, als wenn ich bloß so, dann denke ich mir so, ach ja, ich könnte ja vielleicht doch mal oder ich weiß nicht, oder ist das ein Thema, was ich ansprechen soll oder soll ich das nicht sagen? Ja, weil ihr wisst ja, Themen ist immer so ein bisschen eine Frage, so eine Sache. Was interessiert euch denn? Ja, ich möchte euch ja nicht nur hier, klar, ich erzähle euch ganz viel aus meinem Leben irgendwie und ich würde euch gern noch mehr erzählen. Aber es ist natürlich nicht alles, was in meinem Leben passiert ist, auch berichtenswert, denke ich. Ja, also ich werde jetzt einfach mal anfangen zu berichten, und zwar, dass ja mein Urlaub zu Ende ist zum Beispiel, genau. Also ich hatte ja jetzt letzte Woche noch Urlaub und ich hatte jetzt also insgesamt 3 Wochen Urlaub und gestern und heute so, durfte ich wieder arbeiten gehen. Die Firma steht noch, ich wurde auch wiedererkannt. Und ich habe auch mein Passwort noch für unser Netzwerk und für unser SAP-System und alles gewusst. Also von daher hat alles wunderbar geklappt. Ich bin auch gleich wieder reingekommen, mehr oder weniger. Ich habe also auch gleich wieder zu tun gehabt. Ich habe auch noch gewusst, wie man programmiert. Also von daher war das alles ganz gut. Der Urlaub hat, glaube ich, auch ganz gut getan. Habe ich zumindest mal das Gefühl, halbwegs erholt. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viel gemacht, gell? Also ich habe da mitbekommen, wer meinen Blog nicht kennt, ganz einfach zu finden unter www.michaela-bodensee.de. Einfach mal gucken, da schreibe ich dann auch immer noch Beiträge, also ich podcaste nicht nur alles, und ich schreibe auch Blogbeiträge ohne Audio und auch ohne YouTube. Und umgekehrt mache ich natürlich auch, mehr eigentlich nicht. Also ich habe mir angewöhnt, alles, was ich in Audio bzw. Video mache, kommt dann bei mir auch im Blog. Von daher, also wer meinem Blog folgt, entweder über ein RSS-Feed oder über ein Newsletter. Ja, man kann tatsächlich meinen Blog auch als Newsletter abonnieren. Bekommt immer alles mit, was ich so mache. Beziehungsweise nicht, was ich mache, sondern was ich dann natürlich reinschreibe. Ja, wie gesagt, Urlaub war sehr, sehr entspannt. Ich war Barcamp und so weiter und so fort. Habt ihr vielleicht gelesen, letzte Woche war ich noch auf der Insel Mainau und am Freitag dann noch mit meiner Freundin Farah in der Bachritterburg Kanzach. Genau. Und das ist jetzt auch eine Sache, da wollte ich ja schon länger hin, habe ich ja schon mal auf dem Freischnauze-Podcast was gesagt gehabt, erwähnt gehabt, glaube ich schon vor fast anderthalb Monaten oder so etwas. Da war nämlich gerade, wo wir ja, also Jeanette und ich auf dem Podstock-Festival waren, war da auch so ein spezieller Wochenende in der Burg und da wäre ich sonst dorthin gegangen. Ja, aber da haben wir jetzt am Freitag wirklich Glück gehabt, dass Fahrer und ich dorthin gegangen sind, weil da war Burgbelebung, also sprich, es war eine mittelalterliche Gruppe da anwesend, die also sozusagen die Burg belebt hat. Und dann war eine Falknerin da. Also Bilder dazu gibt es in meinem Blog, beziehungsweise dann auf meinem Flickr-Stream. Und jedenfalls war da was los in der Burg. Es war also relativ gut besucht für die kleine Burg. Also es ist jetzt keine große Burg, muss man dazu sagen. Und das Besondere an der Burg ist eigentlich, wer die Bilder noch nicht gesehen hat, es ist eine Holzburg. Also es ist keine Burg aus Steinen, also es ist eine Rekonstruktion einer Burg. Und zwar einer Burg des frühen 14. Jahrhunderts anscheinend. also des beginnenden Spätmittelalters, so wie das auf der Seite der Bachritter Burg steht. Wir haben da eine sehr schöne Beschreibung auch, wie das alles sich, also wie das alles zusammenhängt, wie das wohl war. Also die haben dort in der in Kanzach haben die wohl so ein entsprechendes Bodendenkmal gefunden, also sprich haben halt Ausgrabungen gemacht und haben da irgendwas gefunden, was darauf hindeutet oder ich weiß es nicht genau. Also steht auf der Seite der Burg genauer beschrieben. Jedenfalls war das sehr, sehr interessant dort. Also die Burg steht, soweit ich das gesehen habe, jetzt schon seit 10 Jahren. Also die ist, glaube ich, 2004 fertig geworden. Ja, man sieht auch, dass also nicht mehr neu ist. Also es gibt da tatsächlich schon Verwitterungsspuren am Holz. Man sieht, dass die Burg lebt auch, also dass da auch wirklich was gemacht wurde und dass die halt auch der Witterung ausgesetzt wird, ist. Und ja, wie gesagt, ich war mit der Fahrer dort und wir haben uns das alles angeguckt, die Greifvogelshow angeschaut. Das war sehr interessant, vor allem weil halt ja die Greifvögel in sehr großer Nähe waren. Also die Show war jetzt nicht irgendwie, also ich kenne jetzt nur eine andere Greifvogelshow und zwar habe ich erst ein einziges Mal eine andere gesehen und zwar auf der, auf dem Fender oben ist auch so eine Greifvogelshow. Die ist wesentlich größer, muss man dazu sagen. Die haben fast ein eigenes Stadion dazu und da sind entsprechend auch Zuschauerränge da, mit also so treppenförmig sitzt man dort und man hat einfach eine größere Distanz zu den Vögeln und auch zu den Falknern. Das hat allerdings auch vielleicht Gründe, weil auf dem Fender, da fliegen halt durchaus größere Vögel als wir jetzt in der Bachritter Burg. Also auf dem Fender, da fliegen tatsächlich sowas wie Bartgeiern und Seeadler und so etwas, also schon Steinadler, also schon richtig große Vögel. Und die brauchen, glaube ich, schon ein bisschen mehr Platz als wir jetzt in der Bachritter Burg. Da wurden dann schon eher so kleinere Vögel. Also größte war, glaube ich, irgendein Adler, weiß nicht, was es für einer war. Dann und eine größere Eule oder ich weiß es nicht genau, ich kenne mich da nicht so genau aus. hat die Falknerin zwar alles genau erklärt, was das was ist und wie man das, sie hat dann auch gezeigt natürlich, wie man die fängt und sonst irgendwas. Also war sehr gut gemacht, fand ich. Hat man gesehen, dass klar, das hat die nicht das erste Mal gemacht. Hat mir aber, wie gesagt, sehr gut gefallen. Vor allem halt auch, dass sie das Publikum mit eingebunden hat. Vor allem halt auch Kinder, die da sehr zahlreich mit anwesend waren. Die durften dann auch mal so einen Falknerhandschuh anziehen und dann auch mal so einen kleineren Vogel mit auf den Arm nehmen und dann auch mal starten oder beziehungsweise landen lassen. Also das fand ich sehr, sehr schön, sehr gut gemacht. Und ja, ganz zum Schluss, also die ganze Show ging, glaube ich, so schätzungsweise eine halbe Stunde. Die Show fand, glaube ich, auch mehrfach am Tag statt, also nicht nur einmal. Das war, glaube ich, so die letzte. Wir waren, glaube ich, erst um 3 dort. Oder kurz vor 3 und dann ja, haben wir so da die Show gesehen. Und wie gesagt, zum Schluss der Show konnte man dann noch so eine Eule, glaube ich, eine Eule war so, jedenfalls so eine weiße Eule oder also kenne da den Unterschied jetzt nicht genau, mal streicheln und also anfassen und um zu spüren, ja, wie weich das Gefieder eigentlich ist und so. Also das war jetzt etwas, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Meiner Freundin, der Fahrer, ja, glaube ich auch. Obwohl sie da durchaus ein bisschen Respekt vor den Greifvögeln hatte. aber die waren eigentlich, glaube ich, eher froh, dass sie selbst nicht groß belästigt wurden und dass sie was zu futtern bekommen haben. Weil darum geht es ja letztendlich. Die Greifvögel werden ja durch Nahrung und tote Mäuse und sonst irgendwas. Also das hat man natürlich auch gesehen. Also man sollte da schon nicht ganz so, sagen wir so, zart beseitigt sein. Also klar, die Falknerin hat den Tieren dann schon auch so tote Mäuse gefüttert, also den größeren, und das haben die natürlich dann auch mit einem Schnapp sozusagen auch verspeist. So eine Eule hat dann, glaube ich, auch mal so ein totes Eintagsküken bekommen. Also es sieht dann vielleicht nicht ganz so lecker und so appetitlich aus, wenn man da ein bisschen zart beseitigt ist, dann ist das vielleicht nicht so das richtige Ware. Aber ja, so ist das Leben halt auch. Und das ist Natur eigentlich, gell? Weil die Tiere leben davon. Es sind Jagdtiere, das sind Greifvögel. Und die, ja, wollen natürlich was Handfestes haben. Ja, jedenfalls war das einerseits war das ein Highlight und natürlich auch die Burg an sich, ganz klar. Wir waren da in dem Wohnturm, der schön hergerichtet ist, mit einer schönen Wohnstube, wo wahrscheinlich dann, also natürlich alles rekonstruiert, ist mehr oder weniger Fantasie, und aber beruht, glaube ich, schon auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie das so damals ausgesehen haben könnte. Und ja, hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ich wiederhole mich. Bilder bei mir im Blog, beziehungsweise in meinem Flickr-Stream. Und das war so eines der Highlights, finde ich, der letzten Woche. Dann, was gab es dann sonst noch? Ja, eigentlich nicht mehr viel. Ich war, wie gesagt, in meinem Urlaub sehr, sehr faul. Ich habe es mir eigentlich gut gehen lassen. Ich habe eigentlich mich nicht stressen lassen, versucht, einfach alles schön entspannt anzugehen zu lassen. Und das hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan. Ich hoffe, dass der Erholungseffekt jetzt noch ein paar Wochen anhält. Bis zum nächsten Urlaub. Der wird es dann wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr wieder irgendwie sein. Also klar, es gibt dann jetzt nochmal dann Weihnachten, aber zur Weihnachtszeit werde ich die 2 oder 3 Tage, wo eigentlich Arbeitszeit auch ist, arbeiten gehen. Weil bei uns muss ja immer irgendjemand, sagen wir so, die Stellung halten. Das ist der Nachteil, wenn man halt in der EDV arbeitet. Und ja, dann ist noch das andere. Zu Silvester, also nach Silvester werde ich dann wahrscheinlich da frei machen. Also irgendwie so etwas. Also das ist dann nur ein paar Tage und dann das nächste Mal eine größere Zeit frei werde ich dann wahrscheinlich im Mai haben, dann zur Republika. Da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Das werde ich, wenn es geht, auch wieder so machen wie dieses Jahr. Dann werde ich versuchen, 2 Wochen Urlaub zu machen und davon eine Woche nach Berlin zu fahren. Ja, also da freue ich mich wirklich sehr drauf und natürlich auch auf andere Barcamps, ganz klar. Und eines dieser Barcamps bzw. Workshops, die sich da schon langsam ankündigen, ist natürlich jetzt Ende November der Podlove-Workshop, wo ich mich angemeldet habe, auch in Berlin. Also ja, für alle, die es nicht kennen, ich kenne es auch nicht, ich war da noch nie dabei. Ich habe bloß davon gehört, und zwar der Podlove-Workshop ist ja von Tim Pritlove organisiert, initiiert, und zwar geht es da halt eben um Podcasting und wie der Name sagt, Podlove Workshop, auch eher um das Podlove Plugin, aber anscheinend nicht nur. Es soll auch andere Themen geben. Also für mich ist das Podlove Plugin jetzt nicht so wichtig, weil ich nutze es nicht, und von daher sind für mich andere Themen da eher interessant, beziehungsweise halt auch einfach, Leute kennenlernen, ganz klar. Und ich hoffe, dass da möglichst viele Leute kommen. Also ich habe letztens, gerade glaube ich, gestern mal auch nochmal auf die Seite geschaut und gesehen, dass da noch nicht so viele Leute sich angemeldet haben. Also ich weiß nicht wie viel, aber ich habe bloß gesehen, dass es gibt halt noch freie Plätze, wollen wir so sagen. Also der Workshop ist noch nicht ausverkauft. Im Gegensatz im Mai diesen Jahres, wo ich mich da anmelden wollte, aber gut, das war dann eine Woche bevor der Termin war, hat sich für mich herausgestellt, dass ich da hätte hingehen können, und dann war natürlich da schon alles belegt. Von daher habe ich jetzt gedacht, muss ich jetzt mal die Chance ergreifen und da hinfahren. Ja, klar, Berlin ist relativ weit weg, und ich habe auch letztens schon, glaube ich, mit der Jeanette und auch mit mehreren anderen so über das Thema geredet, wie komme ich denn da am besten hin, wie übernachte ich am günstigsten, und ja, also hinkommen habe ich noch immer noch 3 Optionen offen. Also ich habe mich noch nicht konkret entschieden. Das Günstigste ist natürlich ganz klar hier mit dem Fernbus. Da sollte ich mich dann allerdings auch bald, denke ich mal, dafür entscheiden, weil ja, ich werde es wahrscheinlich mit dem Fernbus machen, weil so günstig komme ich nie nach Berlin. Also mit keiner anderen Möglichkeit. Das kostet mich hin und zurück 56 Euro. Und klar, eine Fahrt dauert dann 10 Stunden. Aber wie gesagt, 56 Euro, also das ist nun nicht mal eine Tankfüllung, und da komme ich noch nicht mal bis nach Leipzig. Also das ist eindeutig die günstigste Variante für mich. Klar, zeitlich gesehen dauert es halt, sagen wir mal, mindestens 2 Stunden länger, als wenn ich mit dem Auto fahre. Andere Alternative wäre natürlich mit der Bahn fahren. Habe ich mir mal angeguckt, wie das so funktioniert. Gibt anscheinend Verbindungen, mehrere, ganz klar. Die günstigste wäre natürlich einmal nur umsteigen in Ulm und dann durchfahren bis Berlin. Das gibt's. Die Wartezeit in Ulm beträgt, glaube ich, so 7 Minuten. Das ist immer ein bisschen heikel. Ja, aber trotzdem ist machbar, denke ich. Ja, kostet allerdings dann auch schon über 100 Euro, wenn ich das jetzt buchen würde. Eine Fahrt, genau. Also ihr seht, da sind einfach dann ganz große Unterschiede da. Also kostet, glaube ich, 109 Euro, wenn ich jetzt buche. Einfache Fahrt, zweite Klasse, genau diese Strecke. Und zwar als die wirklich diese, na, wo man genau diesen Zug gebucht hat. Also es gibt dann noch die etwas teurere Variante, wo man dann im Prinzip mit allen Zügen fahren kann, aber die kosten halt gleich 50 Euro mehr. Also das sind so Sachen, da denke ich mir, das ist schon sehr, sehr arg teuer. Also da ist selbst Autofahren noch günstiger, als wenn wir mit dem Zug fahren. Und also klar, wenn ich sage Autofahren, meine ich jetzt nur den Spritpreis. Wenn ich natürlich die Abnutzung mit reinrechne und sonst irgendwas, andere Kosten, wie ihr wisst, hier Reparaturen, sonst irgendwas, steigt das natürlich auch relativ stark an. Also dann kommen wir auch auf den Preis ungefähr, was so eine Zugfahrt kosten könnte. Also ja. Aber trotzdem ist das dann halt doch ein Mittelabfluss, der ja anders sich gestaltet. Ja. Dann natürlich wohnen, also übernachten in Berlin. Ja, habe ich jetzt auch mehrere Optionen mir überlegt. Entweder das günstigste war hier irgendwie so ein Ibis Budget Hotel, das da auch in der Nähe, also im Potsdamer Platz ist. Also ist dann gar nicht mal so weit weg vom nach Tagungsort. Ja, kostet so, glaube ich, 42 Euro die Nacht. Das wäre okay, denke ich. Da ist natürlich sehr einfach, denke ich, aber es ist halt eben kein Hostel. Also Hostel würde 45 Euro kosten, was ich gesehen habe. Ja, dann würde ich doch sagen, lieber das Ibis Budget Hotel. Beziehungsweise dann vielleicht doch das Mövenpick. Das ist da auch in der, ja, also in der Nähe vom Anhalter Bahnhof. Kostet allerdings dann halt gleich 100 Euro die Nacht. Also gerade ja, es doppelte die Nacht, was eigentlich das Ibis Budget kostet. Andere Alternative wäre unten das, unten am, nach, wie heißt es, also wenn ich sage unten, und zwar das Hotel, was direkt gegenüber der Station ist, wo man also praktisch der günstigste Übernachtungsmöglichkeit, wenn man zur Republika geht, das Hotel Mercure ist das, glaube ich, oder irgendwie so etwas. Da ist auch noch was frei. Das ist auch nicht ganz so teuer, kostet aber allerdings auch so 80, 90 Euro, glaube ich, die Nacht. Und ist dann aber, glaube ich, auch örtlich gesehen relativ nah an den Tagungsort. Also das findet alles im Wikimedia statt, in den Räumen der Wikimedia. Und das ist dort, muss dort in der Nähe irgendwo sein. Ich habe nachgeguckt, also ja, das müsste so das Hotel sein, was am nächsten dran ist. Direkt daneben am Gleisdreieck ist dann auch noch, wäre noch ein Parkhaus, also von daher Parkmöglichkeit ist, wäre dort vorhanden. Wenn ich mit dem Auto hochfahren würde, direkt daneben ist eine U-Bahn-Station, also würde es relativ günstig liegen. Ja, das wäre vielleicht auch noch so eine Alternative, dass ich da vielleicht hingehe. Weil es ist immerhin schon dann nur Ende November, es wird dann doch schon, ja, ich hoffe nicht zu kalt sein, aber es könnte schon relativ kalt sein. Und ich hoffe, dass ich da keinen Erfrierungstod erleide. Nee, das nicht gerade, aber in Berlin, glaube ich, kann es durchaus ziemlich frisch werden. Und Ende November, wie gesagt, ich hoffe, dass kein Schnee fällt und sonst irgendwas und dass noch alles, soweit es trocken ist, kalt darf es ja von mir aus sein, kann ich was anziehen. Aber ich bin dann, glaube ich, auch um jeden Meter froh, den ich nicht gehen muss. Obwohl ich sonst durchaus ganz froh bin, wenn ich gehen kann, aber da in der Kälte, das muss nicht sein. Das habe ich jetzt dieses Jahr im Mai schon erlebt. Da war es, wo ich im Mai in Berlin war, da war es teilweise wirklich eisig kalt. Gar nicht so maimäßig, also gerade bevor die Republika angefangen hat. Heißt nur, an einem Tag, da wollte ich irgendwo hin in ein Museum und dann das eine hatte dann zu und dann musste ich noch ein bisschen, bin ich ein bisschen zu Fuß gegangen und ich bin dann in die neue Nationalgalerie gekommen und die war, also mir war, ich war richtig durchgefroren, ich habe richtig gefroren und es war echt unangenehm. Und es war Mai, also wie gesagt, es war nicht November, also, also ja, egal. Jedenfalls habe ich mich noch nicht endgültig entschieden. Ich bin dann noch ein bisschen hin und her gerissen. was ich mache, aber ich werde mich, glaube ich, diese Woche da entscheiden, welches Hotel und auch entsprechend buchen, sodass ich da also Ende November da sicher hinkomme, soweit nichts dazwischen kommt, ganz klar. weil ich hätte natürlich dann auch immer ganz gerne so eine Hotel-Konstellation, wo ich, also bei HRS gibt es das ja, man kann irgendwann ein Hotel buchen mit der Möglichkeit, bis am letzten Tag bis 18 Uhr noch zu stornieren. So etwas würde mir am liebsten gefallen, aber das geht leider nicht bei allen Hotels. Manchmal muss man dann halt noch in einen sauren Apfel beißen und sagen, okay, bucht es halt gleich ab. Gell? Ja, egal. Das sind so die Sachen, was jetzt mich gerade zurzeit beschäftigt. Genau dieser Workshop und natürlich auch ganz klar, dass ich jetzt wieder beim Arbeiten bin. Dass ich da wieder ein bisschen was zu tun habe, mich mit Problemen rumschlagen darf, die also schon, ja, auch schon vor meinem Urlaub da waren, die jetzt aber endlich gelöst werden wollen. Und ein paar Projekte stehen an, die auch relativ schnell durchgezogen werden sollen. Und ja, also von daher habe ich einiges zu tun und ich hoffe, dass ich das alles so bis Ende des Jahres noch schön auf die Reihe bekomme. Und ja, das war jetzt, denke ich mal, so mal der Zwischenstand, den ich euch so geben konnte, wollte, möchte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Woche nochmal auf den Freischnauze-Podcast einschalten würdet, weil die Jeanette und ich hatten zwar letzte Woche ja schon mal einen Freischnauze-Podcast aufgenommen, aber der war ja ein bisschen verschoben, also um eine Woche, und jetzt turnusmäßig wären wir eigentlich diese Woche wieder dran, und ich glaube, Jeanette und ich werden diese Woche auch nochmal einen turnusmäßigen Folge aufnehmen. Und da gibt es auch ein paar Sachen zu berichten, die ich jetzt natürlich nicht erzähle. Ihr müsst dann natürlich auch den anderen Podcast noch hören. Würde mich freuen, wenn ihr da auch einschalten würdet und uns folgen würdet. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir hier einen Kommentar hinterlassen würdet, ein paar Sterne geben auf iTunes. Das sowieso auch immer. Da würde ich mich sehr freuen. Oder auch ein Flatterklick wäre auch ganz nett. In Anbetracht der fortgeschrittenen Uhrzeit, es ist jetzt kurz vor 11:30 und auch lange Zeit für mich, bald ins Bett zu gehen, werde ich jetzt mal hier Schluss machen. Und ich habe auch, glaube ich, schon genug gebabbelt hier. Deswegen wünsche ich euch allen noch eine schöne Nacht, guten Morgen, Tag oder egal wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss.